Schillers Briefwechsel mit Kerner, Teil 3, Dresden, 17. November 1789. Dein Aufenthalt in Jena wird mir immer fataler. Du musstest doch deine Stunden äußerst unglücklich gewählt haben, wenn außer den 30, die in dein Privatum gekommen sind, alle übrigen bloß durch Kollisionen abgehalten worden wären. Glaube mir, dein Vortrag ist viel zu gut für diese Menschen. Sie wollen als Schüler behandelt sein, lernen ist ihr Zweck, nicht denken und genießen. Ein Teil will hauptsächlich etwas nachzuschreiben haben und verlangt daher Namen, Jahreszahlen, Titel von Büchern, Geschlechtstafeln etc. Ein anderer vermisst Gründlichkeit, wenn bloß die Resultate der Untersuchung gegeben werden und der Lehrer sich nicht in seinen Augen das Ansehen eines mühsamen und strengen Forschers zu geben sucht. Für diese Klasse ist eine gewisse Scharlatanerie der Kritik schlechterdings nötig, und fast scheint es mir, dass diese Klasse in Jena den Ton angibt. Wenigstens ist der Geist des Fleißes unter den Studenten herrschender als der Geist des guten Geschmacks. In Leipzig, wo vielleicht der umgekehrte Fall ist, wenigstens ein gewisses Streben nach Eleganz allgemein ist, hat Plattners Vortrag in der Philosophie, der eine gewisse Analogie mit dem deinigen hat, Glück machen können. Ich zweifle, ob dies in Jena geschehen würde und überhaupt sogar, ob ein solcher Vortrag der Geschichte auch in Leipzig gegen den Vortrag eines Beck, Wenck und dergleichen aufkommen würde. In einer Hauptstadt für einen Zirkel gebildeter Menschen, die den philosophischen Geist und die Schönheit der Darstellung in der Geschichte zu schätzen wissen, wären deine Vorlesungen an ihrem Platz. Jena ist kein Himmelsstrich für solche Blumen. Ich spekuliere noch immer für dich auf Berlin. Preußischer Historiograph und Mitglied der Akademie, das ist die Stelle, die ich dir wünsche, und noch sehe ich dabei keine Unmöglichkeit. Schade ist's, dass der hiesige preußische Gesandte auf die dort herrschende Partei nicht Einfluss genug hat. Wer weiß indessen, was sich noch für Umstände ereignen. Vergiss nur nicht die Fortsetzung deiner Geschichte der Niederlande. Auf dieses Werk rechne ich mehr als auf 100 Vorlesungen in Jena. Zu auswärtigen Professorstellen sehe ich wenig Aussichten für dich. Göttingen ist mit Historikern überhäuft. Erfurt hat Meusel, Leipzig Beck, Wittenberg Schröck. In Helmstedt wäre vielleicht etwas zu tun, da der Herzog sich für die Universität interessiert, aber das akademische Leben würde dort schwerlich besser als in Jena sein. Deine Titulaturstreitigkeit ist ein Pendant zu der Geschichte des reformierten Gesangbuchs, auf dessen Titel man das Wort reformierte Gemeinde nicht leiden wollte. Für die Antrittsrede selbst danke ich dir, was du über den Zweck der Universalgeschichte sagst, hat mich sehr befriedigt. Auch merkt man es dem Stühler an, dass er sich erhebt, so wie dich der Stoff begeisterte, dass du übrigens in einer solchen Vorlesung dich nicht schämst, zu kantisieren und sogar des teleologischen Prinzips erwähnst, war mir ein großer Triumph. Ich lebe jetzt sehr in der Kantschen Philosophie und brüte über dem Reinholdschen Buche. Sage das Reinhold, wenn du wieder mit ihm gut stehst. Ich warte nur darauf, sein Buch ganz verdaut zu haben, um ihm darüber zu schreiben. Es ist nach den Kantschen Schriften eins der merkwürdigsten philosophischen Produkte. Reichtum, Scharfsinn, Ordnung und Bestimmtheit kann ihm gewiss niemand absprechen. Um eine allgemeine Überzeugung unter den Denkern zu bewirken, fehlt ihm indessen vielleicht ein gewisser Grad von Evidenz, dessen Mangel es mit den Kantschen Schriften gemein hat. Man vermag nicht zu widersprechen, aber man ist nicht völlig befriedigt. Worin dies liegt, bin ich jetzt im Begriff zu untersuchen. Dies wird aber nicht abhalten, einen Brief des Julius, dem ich mit Erwartung entgegensehe, sogleich zu beantworten. Was du von deinen übrigen Verhältnissen schreibst, ist mir nicht klar genug, um etwas dazu sagen zu können. Genug, wenn du ruhig und glücklich bist. Der Schluss deines Geistersehers spannt die Erwartung aufs Höchste. Es wäre schade, wenn du dies Produkt um ein paar Dutzend Studenten willen vernachlässigtest. Dein Körner.